wie Reise zum Wex. Was sitzt denn da für ein Idyll in der Kantine beisammen? Unsere drei Helden stecken ihre Köpfe zusammen. Zwischendurch murmelt Hengai immer wieder: Ich muss rüber und einzige Chance. Da, aus dem Hinterhalt, unerwartet, folgende Ansage: Verzeihung, wenn ich um Entschuldigung bitte. Sie schrecken auf. War es ein Spion? Nein, alles andere als das. Mikkel Silva steht bestens gelaunt hinter ihnen. Er verwendet eine Metapher im derzeit populären Svinusland. Keiner hatte ihn bemerkt und doch steht er nun breitgrinsend vor ihrem Tisch, zerzaust wie immer. Dann sagt er: Ich hätte da jemand für euch. Bitte was? Sagt Hengai überrascht. Na, ihr wollt doch rüber zum Indy, oder? Mikkel fährt fort: Ich hab zwar keine Ahnung warum und es ist auch allein eure Sache, aber ich denke mir mal, dass ihr drei Sterne nur aus gutem Grund zusammen hier in der Kantine verschwörerisch rumlümmelt. Wenn dann noch einer flüstert, ich muss rüber, sind für mich alle Klarheiten beseitigt. Hengai will gerade antworten, aber jemand anders war schneller. Klein zu bist du. Plappert Zwienenisch, wie helfst du wollen uns? Hahaha. Genau, aber wichtig es ist sehr, da du recht haben hast. Hengai tätschelt das Handgelenk des Ruba, er deutet ihm damit an, sich zurückzunehmen. Dann fällt ihm etwas ein. Ja, es stimmt tatsächlich. Ich hab dort drüben was zu erledigen. Hmmm, Mikkel Silva, was ist dein Onkel nochmal von Beruf? Ganz genau, mein lieber Onkel leitet die Machine City oben auf dem Wex. Zudem kennt der gute alte Neef alles und jeden im gesamten Ra-Indie-System. Wenn euch einer rüberbringen kann, dann er. Die drei Abtrünnigen sehen sich vielsagend an. Svinenisch ist praktisch schon auf dem Wex. Durch diese Reaktion ermutigt bringt Mikkel nun auch sein wahres Anliegen vor, um ehrlich zu sein. Mir ist es hier zu leicht. Es gibt Schlauere als mich, aber was die hier in Robothek machen, da kann ich wesentlich mehr bei meinem Onkel oben lernen. Es dauert noch eine ganze Weile bis zu den Prüfungen, denen ist doch egal, woher wir unser Wissen haben. Ich komm schon wieder zurück. Kein Thema. Die junge Diplomatentochter schlägt ähnliche Töne an. Da ist schon was Wahres dran. Mehr als nur ein Gespinst. Ich könnte uns den ganzen Stoff runterladen. Zum Lernen braucht man keine Lehrer. Wir fragen uns gegenseitig ab. Dann schaut sie rüber zum Kollegen Spezies Ruba. Lieber Svino, glaub mir, auch deshalb ist es eventuell besser, wenn du daheim bleibst. Svinenisch explodiert optisch. Er sieht so aus, als ob er in eine Steckdose gegriffen hat. Sein kurzes lila Haupthaar steht senkrecht. Alle starren ihn nun an, dann beginnt sein Feuerwerk. Nein. No. Nie oh weh. Svinenisch, der Ruba kommt mit dabei. Ich komm, habe auch kann lernen, wie du wirst schon sehen. Ravenosch, liebe Tante, ohne nur Svinenisch wichtig. Mit auf jeden Fall dabei. Bitte, bitte Patschala, bitte, danke Hengai und Mikkel. Jawohl. Die beiden letzteren sehen Patschala böse an. Diese hat sofort ein schlechtes Gewissen. Schau mal Svino, das wird sehr gefährlich. Gefährlich ist egal, helfen mitkommen wollen basta ist. Plappert der Angesprochene. Alle Diplomatie ist nun vergebens, überstimmt war sie sowieso schon längst. Sie gibt sich geschlagen. Naja, Eftl. Ist es gut, wenn du dabei bist? Wir werden eh wenig zu lachen haben. Svino sperrt den Mund und die Augen auf, er kuhakt. Oh, so, oh, du denken Witz, ich bin Figur? Ah, Svinene stark und schneller als du, juhu. Nun ist Patjara vollständig am Boden, sie meint kleinlaut. Du weißt, dass ich das nie so gemeint habe. Wie kannst du nur? Ihre Augen werden feucht. Svinene nimmt sie sofort in den Arm. Aber hallo, oho. Alle, jeder fahren wir mit. Vier an der Zahl. Los also dann, toll ab dafür. Hengai bewegt seine Hände beschwichtigend. Klar fliegen wir alle vier. Patjara ist die Lehrerin, ich der Pilot, Svinenisch leitet spezielle Projekte und Mikkel ist Kommunikationsassistent hin zu diesem nebulösen Gefängniswärter. Svinenisch schnalzt mit der Zunge und klatscht in die Hände. Ganz genau so hätte auch er es gesagt, wenn er denn könnte. Nun ging es an die Vorbereitungen. Sie dauern bei ihm 3 Minuten. Er braucht nur seinen Kom. Ja, der Vollständigkeit halber sei hier erwähnt, dass die Lotus-Effekt-Kleidung auch für Ruba auf dem Markt ist. Sie reinigt sich selbst, wie die Badehose, die trocken ist, wenn man aus dem Wasser steigt. Nur seiner Tante muss er verklickern, was er vorhat. Kein Problem. 1 Minute Rutsch und alles ist in trockenen Tüchern. Patjara hat am meisten zu erledigen. Ist sie doch die einzige, die einen kompatiblen Spazierturb in der Umlaufbahn auftreiben kann. Aufgrund diplomatischer Beziehungen. Freilich hat ihr Vater Fragen, aber diese zerstreuen sich schnell, als sie erklärte, dass Prinz Henlei zu Westerburg ebenfalls auf dieser Exkursion dabei sein wird. Sie tarnt die ganze Aktion praktisch als harmlose Klassenfahrt. Henleis Flitzer ist bald startbereit aufgetankt, die Proteinpillen verstaut, der Flüssigkeitssynthese zerstart klar. Interplanetarische Flüge können Tage dauern. Zwischen den leicht versetzten Sitzen der Passagiere ist genug Platz für einen gewundenen Gang. Dieser führt hinter zur Sozialkabine. Ohne auf Details eingehen zu wollen, es gibt komfortableres, aber auch diese Einrichtung funktioniert. Am nächsten Tag nach Schulschluss ist es soweit, alle 4 treffen sich auf dem wohlbekannten Platz vor dem Alanis College der angewandten Wissenschaften. Türnos, aufgesperrt, schreit Svinemisch. Henglei drückt den Knopf. Mit einem Satz springt der junge Ruba rein. Er sitzt ganz hinten. Vor ihm Mikkel, der anerkennend nickt. Dann Patjara, Pech, Abon und ganz vorn der Pilot, Henlei. Patjara steckt ihren Kom in die Halterung und programmiert den Bordcomputer hin zu ihrem Turb oben in der geostationären Umlaufbahn. Henlei startet sein Rockta. Unspektakulär wie die kleinen Flügas fuhr er los, dann klatten die Nanotube-Flügel aus und das elegante Gefährt hebt propellergetrieben ab. Immer höher schrauben sie sich. Lyboro unter ihnen wird kleiner und unscheinbarer. Schon kurz darauf werden die Propeller in die Flügel eingeklappt und diese auf die Hälfte der Spannweite verkürzt. Der Ultrosyn-Verbrennungsmotor im Herd der Maschine schaltet sich ein. Mit vollem Schub geht es Richtung geostationär geparktem Turb. Jemand Bestimmtes schreit Juhoho Halloho. Da vorne ist er bereits zu sehen. Turbplatz Lyboro Peter I, gab die Weiger Hauptstadt zu den Planeten des Ra-Systems, den Flügen zum Strange Energiepropulsion Lab und Umsteigebahnhof für die Debiet-Passagiere. Ungerührt vom Ambiente verfolgt Hengleis Rokta seinen Weg mitten in die glänzenden Turbs der neuen Stax-Klasse. Undock-Manöver in T-2 Minuten. Knattert der Bordcomputer. 180 Sekunden später sind sie fest mit Patjaras Spazierturb verdrahtet. Es sieht höchst beeindruckend aus, was für eine kraftvolle Antriebsmaschine da nun um sie gelegt worden ist. Start in T-60 Sekunden. Svinenisch platzt vor Spannung, Mikkel beschäftigt sich lieber mit seinem Kommen. Kurz vor Ablauf dieser Zeitspanne jedoch, lädt auch der coole angehende Robotik diesen beiseite. Er weiß, nun wird's hefig. Der Turb startet sein Triebwerk, das Gefährt schießt mit dem X-fachen der normalen Fallbeschleunigung davon. In seinen Sitz gepresst zeigt Svino nun die Zähne. Gigantisch, mit dieser Geschwindigkeit den Triewe zu verlassen. Zeit sich umzuschauen. Aha, hell in der Ferne, dennoch unerreichbar, der Indi. Hengleis Heimatsystem. Hinter ihnen der kleiner werdende Triwi, da, rechts weit außen, das könnte er sein Tunnel Gamma I, der Ringbeschleuniger, der Raumtunnel rüber. Svinös Augen werden feucht. Deutlich zu sehen links nun der grüne Diamant des Ra-Systems, der Junglemund Trüno, seine Heimat. Vom Wasserplanet Ergs mit seinem Superkontinent keine Spur, falsche Richtung. Weiter außen. Wir wollen ja zum Vex, nach innen. Dieser geheimnisvollen Steinkugel ohne Eigenrotation, die eine Seite im Feuer, die andere in der Weltraumkälte. Und genau auf dem Nullmeridian des Äquators, westwarm, ostkalt, dieser düstere Ort namens Machine City, Heimat des wichtigsten und gleichzeitig sichersten Gefängnisses eines gesamten Sonnensystems. Alle sind gespannt auf den Komplex, die Roboter und die Gefangenen. Alle, ausgenommen natürlich Mikkel, der Neffe des Chors, des Betreibers, diesem seltsamen Aussteiger Nevsildar. Für ihn ist es fast schon eine Heimkehr.